weiß, hier bin ich, ihr zahlt jetzt den Preis. Dass Hip-Hop für mich tot ist, interessiert mich ein Scheiß. Was andere Rapper von sich geben, Heuchlerei und Gewaltperspektiven, die die Szene prägen, komplett anders. Keiner kann mich jetzt noch stoppen, über andere MCs zu rappen. Ist mir viel zu trocken, bin am Rocken, bin kein Hopper, bin ein Rapper. Ja, ich bin positiv beeindruckt, wenn ich durch meine Texte blätter. Brauch nur etwas Applaus und den Respekt, weil Cash ist nicht Aspekt, warum ich rap. Mich nie versteck, wenn es in der Szene heiß hergeht. Auch wenn ich weiß, dass Fans sowas gern sehen. Ich werde immer sagen, was ich denke, was ich fühle, was ich tue, was mich stresst. Dass ich mich keinen anderen Rapper füge, so sitz ich da, denke nach, hoffe auf Besonnenheit. Schweige und schreibe, aber schreie, dass ihr scheiße seid. Doppel 09, alles ist easy. Zwei perfekte Rapper, Arcus und Freezy. Come and believe me, das ist der Beweis. Wir geben auf die ganze Hip-Hop-Szene eine Scheiß. 2-Doppel-09, alles ist easy. Zwei perfekte Rapper, Arcus und Freezy. Come and believe me, das ist der Beweis. Wir geben auf die ganze Hip-Hop-Szene eine Scheiß. Soll ich machen, soll ich tun, soll ich sagen? Das ist der Remix, Baby, da hast du eine Fallos. Ist die schlechte Rapper, Fickertruppe, Locks für an die Macht. Alle Faker werden panisch haben, seh ich angekackt. Es gibt nur einen, der die Beats so macht. Du fängst einmal an zu rappen, gibt's ne Riesenschlacht. Weil dich alle battlen, alle dissen, keiner mag dich. Ich rappe provokant, das ist Absicht. Meine Texte sind zynisch, ich bin Gelophil. Ich bring euch Trap und Shit, ja, ich geh zum Ziel. Du bist ein kantischere Sau, bist du pädophil? Deine Texte sind so scheiße, ich versteh keinen Sinn. Ich bin besessen von Rap, du kannst nicht rappen wie Trap. Du wirst nicht checken, du Depp, du bist so deppert zu Wreck. Das ist der Beweis, das ist Locks Grip. Es gibt nur eine Crew, ey, die so top ist. 2-Doppel-09, alles ist easy. Zwei perfekte Rapper, Arcus und Freezy. Come and believe me, das ist der Beweis. Wir geben auf die ganze Hip-Hop-Szene eine Scheiß. 2-Doppel-09, alles ist easy. Zwei perfekte Rapper, Arcus und Freezy. Come and believe me, das ist der Beweis. Wir geben auf die ganze Hip-Hop-Szene eine Scheiß.